Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, Mittwochssitzung, 27. März, 20.21 Uhr. Wir fangen mit unserer Sitzung an. Aufnahme mache wie immer ich. Wortmeldungspad ist die 240, also wer was sagen möchte, trägt sich dort bitte ein. Verabschiedung, Protokoll der letzten Sitzung. Gibt es irgendwelche Einwände zu dem Protokoll? Gibt es anscheinend nicht. Möchte jemand was zu offenen Aufgaben und Projekten sagen? Anscheinend nicht. Protokollführer machen wieder alle. Bitte auch Gebrauch davon machen. Ins Wiki trage ich es dann wieder ein. Jemand was dagegen? Dann ist das so beschlossen. Versammlungsleiter mache ich. Wenn jemand andere Vorschläge hat oder was dagegen hat, möge er sich jetzt bitte melden. Oder für länger schweigen. Dann ist das so beschlossen. Tagesordnung. Festlegung der Tagesordnung. Top 1 ist fix von letzter Woche. Und ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Da kann sich dann vielleicht gleich noch mal zur Wortmeldung. Hier kommt noch was rein. Kurzer Bericht zum EZB-Treffen ist dann wahrscheinlich von Matthias. Und ich würde sagen, das ziehen wir dann einmal vor. In der Zwischenzeit könnt ihr eure Top-Punkte vergeben. Ihr wisst, jeder hat 3 Punkte. Maximal 3 könnt ihr pro Top vergeben. Also 3, 2 oder 1. Aber insgesamt nur 3 Punkte vergeben. Und ich würde sagen, dann sagt Matthias jetzt mal was zum EZB-Treffen. Ja, vielen Dank, Rudi, dass wir das vorziehen können. Ich muss nämlich nachher in die AG Europa heute. Das ist auch eine sehr wichtige Sitzung. Wir haben uns heute Nachmittag um 3 Uhr in den Räumen der EZB in Frankfurt getroffen. Von unserer Seite Arne, Hetti, Nikolas Hofer und ich. Und dort waren von der anderen Seite Herr Lindner, Herr Linzert und die Frau Schüler. Schüler ist Presse. Chefin, also Head of Division. Lindner war Abteilungsleiter für EU-Institutionen, also hauptsächlich die politische Verknüpfung mit dem Europaparlament ist sein Aufgabenbereich. Und Herr Linzert war stellvertretender Abteilungsleiter in der Abteilung Policy Strategy, also das heißt geldpolitische Strategie. Warum ist es zu dem Treffen gekommen? Arne hat einen E-Mail-Verkehr gehabt mit der Frau Schüler und daraufhin wurden wir eingeladen. Arne ist noch nicht da, der wird vielleicht nachher auch noch von seiner Seite da etwas berichten können, weil Hetti und Nikolas sind heute nicht hier in der Sitzung heute Abend zu erwarten. Ich glaube, Sie hatten so ein bisschen eigentlich nicht genau gewusst, auf was Arne hinaus wollte. Das ist dann im Laufe der Sitzung ein bisschen deutlicher geworden. Er hat nämlich dann auf die Seniorage gezielt, auf den Geldschöpfungsgewinn. Das war Ihnen nicht bewusst. Als Ihnen dann bewusst wurde, dann haben sie eigentlich so reagiert, das ist alles ganz normal, dass Geld endogen geschöpft wird von den Geschäftsbanken. Und sie waren eigentlich überrascht, aber sie wussten es vorher nicht. Man hat es richtig gemerkt, dass erst im Laufe der Sitzung ihnen bewusst geworden ist. Was kann man noch sagen? Insgesamt muss ich sagen, war ich sehr überrascht, wie trocken und mit welchem Kalkül die eigentlich diese ganze europäische Situation hinnehmen und so irgendwie so unter dem Motto, wir haben ja alles richtig gemacht und außerdem unheimlich stolz auf ihre Unabhängigkeit sind. Also das ist ganz deutlich geworden. Wir haben hoffentlich hier einen Beginn gelegt für einen weitergehenden Dialog mit der EZB. Das Treffen hat nur 45 Minuten mit dem einen Abteilungsleiter gedauert und 1:35 mit den anderen beiden Personen. Das mal zur zeitlichen Länge. Nikolas Hofer hat dann ganz scharfe Bemerkungen gemacht, hat gesagt, was sind das für Vollpfosten? Also die sind wirklich da rein von ihrem Mandat aus, von der Preisstabilität angekommen, haben auch nicht irgendwie eingesehen, dass irgendwas falsch gelaufen wäre. Die Schuld haben sie eher bei den Aufsichtsbehörden gesehen, warum in Spanien und sonst irgendwo Blasen entstanden sind. Was kann ich noch sagen? Also mit politischen Parteien treffen sie sich scheinbar regelmäßig und insofern war das günstig für uns und ich glaube schon, dass es zu einer Fortsetzung kommen wird. Wir waren ein bisschen dauernd zwischen makroökonomischen Sachen hin und her gesprungen und dann wieder in die Themen vom Arne. Also da war, weil einfach der eine relativ früh gehen musste, mussten wir das vorziehen, waren eigentlich schon im Thema drin, mussten dann das vorziehen, kamen da kurz raus auf ein anderes Thema und sind dann erst wieder zurückgekommen zu Arnes Themen, wo er nachher hoffentlich euch auch noch berichten wird. Ich erwarte eigentlich, dass er heute hierher kommt. Ja, also zu fragen, wie warum die EZB glaubt, dass die Banken überhaupt Zinsen für Guthaben bezahlen, Piratus, da sind wir gar nicht gekommen zu solchen Fragen. Das gleich mal vorab, die hast du uns ja gestern noch mit auf den Weg gegeben, war einfach überhaupt nicht drin, weil diese Zeit allein mit den Vorstellungsrunden und so weiter, allein das hat 20 Minuten, glaube ich, gedauert. Und die haben auch immer verdammt lang geredet. Also die haben es auch wirklich drauf zu sagen, lassen Sie mich das mal zu Ende führen, lassen Sie mich da mal ausreden. Und dann haben sie x Grafiken vorne immer gebracht über die Geldmengen, die einzelnen Aggregatzustände, also M0, M1, M2, M3 und was die eigentlichen Aufgaben der Notenbank sind. Am interessantesten war da einfach noch, dass die Bargeldhaltung sehr rückläufig ist, die 2008, wie Axel auch zu Recht gesagt hatte, massiv nach oben geschossen war damals. 1984, kannst du mal von der Taste runtergehen? Danke. Die ist jetzt sehr gering und man hat gesehen, die Kreditvergabe ist außerordentlich schlecht. Die war 2010 schon schlecht. Das ist gar kein Zuwachs mehr, sondern eher ein Schrumpfungsprozess sogar. Es war leicht unter der Nulllinie, also es war die sogenannte prozentuale Veränderung, hat er uns im Chart gezeigt. Dann habe ich darauf gesprochen, ja, ist die Strategie, die im Augenblick in Europa gefahren wird, vielleicht doch falsch und weil überhaupt keine Kredite in der Realwirtschaft ankommen, auch da hat die EZB eine eigenartige Position dann eingenommen, dafür wäre sie gar nicht zuständig. Also draußen für die Nachfrageseite bei der Kreditnachfrage. Also insgesamt sehr technokratisch sind sie mir beide vorgekommen. Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ich mache erstmal eine Pause. Wer von euch war alles studierter VWLer, der da mitgegangen ist? Wer von uns alles studierter VWLer war? Ja, Nikolaus Hofer ist VWL-Absolvent bis auf die Diplomarbeit an der Uni Mannheim. Der Arne ist ein VWLer, London School of Economics und Berkeley. Die Hetti ist, wie du weißt, Steuerfachfrau und Physikerin. Ich bin Betriebswirt. Piratos? Ja, ich finde es natürlich schade, dass die wichtigste Frage, die die AG so die ganze Zeit rumtreibt, nicht gestellt wurde, wenn ihr so viel Zeit da verbracht habt. Aber gut, kann man jetzt nicht ändern. Mit der letzten Information würde ich sagen, hat die EZB recht. Sie hat im Endeffekt dadurch, dass sie nur Zentralbankgeld ausgibt, keine reelle, wirkliche Wirkung auf die Wirtschaft. Es müssen ja die Kreditnehmer kommen und Kredite nehmen. Du kannst sie keinen zu zwingen. Weitere Statements? Ja, also es klingt so ein bisschen nach deiner Zusammenfassung, dass die EZB quasi hier auch mit verlauten ließ, auch an die Parteien, nehmen wir mal ruhig Plural, wir sind an nichts schuld, alles ist eben halt drumherum, hat nichts mit uns zu tun und so weiter. Das, glaube ich, war jetzt die Botschaft des heutigen Tages. Oder wie siehst du das? Ja, also genau wie wir beim Regling schon damals festgestellt haben, Inflationsziel war 2%, das wurde erreicht in der Gesamtbetrachtung. Die unterschiedlichen Entwicklungen in einzelnen Staaten wurde die Verantwortung den Aufsichtsbehörden zugewiesen. Man hat zwar genau wie Regling damals gesagt, ja, man hat nicht genug beachtet die Privatverschuldung, also die Blasenbildung praktisch in diesem Bereich. Aber das hat man genauso praktisch mit ein, zwei Sätzen abgetan, wie Regling damals auch. Also mehr Selbstkritik habe ich da kaum vorgefunden. Bei der Bankenunion ist ganz deutlich, dass sie da sehr stark drum kämpft. Sie sieht noch nicht einmal, dass sie da groß unter einer Kontrolle des Europäischen Parlaments steht. Sie haben da beide gesagt, das ist eher so eine deutsche Besonderheit, dass die Deutschen das erwarten, dass sie da praktisch Kontrollbefugnisse haben. Aber mir schien das so, dass das scheinbar in anderen europäischen Ländern gar nicht so wäre. Und wenn ich letztes Mal mich erinnere, wie ich mit den Grünen mich unterhalten habe, die haben da so viel Wert drauf gelegt, also was für Kontrollrechte sie praktisch über das Europaparlament da erreicht haben. während die Leute von der EZB mir eher so vorgekommen sind, dass sie auch da bis zum gewissen Maße ihre Unabhängigkeit verteidigt haben. Also das ist schon mal interessant, diese zwei Perspektiven dann zu hören. Zumal der Sven Giegold, das hat mir die Frau Schüler auch gesagt, sehr oft dort Gast ist und sehr viele Anfragen auch hat an die EZB. Und ja, Zusatzfrage, also gerade was Inflation betrifft, Preisstabilität, das wurde quasi jetzt so gesagt, als wäre das alles im Rahmen des Vertretbaren und da bräuchte man sich keine Sorgen zu machen und dass man eine andere Formel für Preisstabilität findet, zum Beispiel, dass man ja auch die Finanzprodukte Inflation quasi mal da hinzuziehen müsste, da kam überhaupt gar kein Selbstzweifel auf. Ist das so richtig verstanden? Ja, kann man schon so sagen. Auch was die anderen Notenbanken machen, scheinen sie nicht so richtig zu tangieren. Also die bleibt da ganz klar auf ihrem Zwei-Säulen-Modell, wobei die Preisstabilität in ihrem Statut verankert ist. Das haben sie ganz klar hervorgehoben. Das ist die Aufgabe der Zentralbank, der europäischen zumindest. Und eine Statutänderung kann nur durch Einstimmigkeit im Europäischen Rat herbeigeführt werden. Naja, dann können wir ja mal drauf warten, bis das geändert wird. Also bei der Formel, die quasi da in diesem Statut drin steht, bei der bleibt das und da ist auch kein Selbstzweifel darin, dass eben die Preisstabilität auch vielleicht falsch erfasst wird durch diese Formel oder durch dieses Statut. Ach, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall haben sie den Arne, was die Buchungssachen und das Rechnungswesen angeht, haben sie ihn eher an die Bundesbank verwiesen. Also das ist auch ganz deutlich geworden. Was auch deutlich geworden ist, ist, dass die mit der endogenen Geldschöpfung der Privatbanken also überhaupt kein Problem haben. Also die glauben sogar, wenn das Bargeld abgeschafft würde, dass sie dann auch die Geschäftsbanken praktisch steuern könnten in der Kreditschöpfung. Und das kommt mir halt alles. Der Nikolas hat ja nur gesagt, das ist ja unglaublich, mit welchem Mainstream-Gerede die uns da also entgegnet haben. Also da sind wir ja eigentlich zu ganz anderen Einsichten gekommen, aber ich sag euch, genau so war's. So, einmal ganz kurz zwischendurch. 1984 habe ich vorhin stumm gestaltet, weil da die Rückkopplung war die ganze Zeit. Du wolltest jetzt was sagen? Nein, wollte nichts sagen. Dann PR02. Schockiert mich jetzt ein bisschen, dass ihr da so abgespeist worden seid, aber das ist jetzt interessant, dass ihr über eine Abschaffung der Münz- beziehungsweise also der gedruckten Währung gesprochen habt. Was habt ihr darüber so gesprochen mit denen? Arne hat das angeführt, und zwar am Beispiel Schweden, wo es ja solche Bestrebungen gibt. Er hat halt mit dieser, weil die EZB die Noten praktisch als ein Geldzeichen betrachten und eher, wie gesagt, als ein Wertpapier, hat er versucht, dann eine Diskussion über die Seniorage anzuregen und so weiter. Das haben sie im Laufe der Sitzung erst begriffen, weil die wussten überhaupt nicht, warum, was ihn motiviert, diese Diskussion mit ihnen zu führen. Also das war wirklich, da hatten sie wahrscheinlich schon ein ganz großes Fragezeichen in ihren Augen. Das ist aber dann im Laufe der Sitzung, ist das ihnen bewusst geworden, dass es ihm um die Seniorage ging. Er hat auch seinen Vorschlag gebracht, alle Konten praktisch bei der Zentralbank zu führen. Und dann haben sie natürlich gleich gefragt, ja, und wer soll dann das Geld schöpfen? Er kann immer noch die Privatbanken machen. Aber wie gesagt, fragt ihn da selbst über diesen Diskussionsteil. Das war auf jeden Fall eine Linie, die da besprochen wurde. Wir sind nicht abgespeist worden, ganz im Gegenteil. Es war eine sehr gute Atmosphäre und also wie gesagt, Fortsetzung ist nach meiner Meinung eigentlich garantiert. Ich weiß jetzt zwar nicht, in welchem zeitlichen Abstand. Ich habe auch noch es geschafft, der Pressechefin die zwei Visitenkarten von Nico Kern und von dem Robert Arnold zu geben und dass die bei einem Folgetreffen also teilnehmen würden, habe ich in Aussicht gestellt. Also versucht da ein bisschen auf Bedeutung zu machen halt, dass wir schon im Landtag in NRW sitzen und da auch an den Entscheidungsprozessen, was Bankenunion, Subsidiaritätsprinzip und Fiskalpolitik in Europa politisch an den Entscheidungsprozessen schon teilnehmen. Okay, gibt es noch Fragen an Matthias? Keine Fragen mehr. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Top 1. Von letzter Woche wurde das übernommen. Wer war das? Ich glaube Wischer oder Stimmbürger, einer von beiden. Ich glaube Stimmbürger. Na, der ist gerade raus. Der ist gerade in AG Europa rübergegangen. Ja, wenn keiner den Job übernehmen will, streichen wir ihn halt wieder. Doch, ich übernehme den Job dann. Ja, und? Ja, Stimmbürger hat völlig recht. Er hat hier auf ein politisches Defizit hingewiesen. Und wir sollten diesen Punkt inhaltlich einbringen und in der Sache betrachten. Das ist piratisches Anliegen und verdient die Aufmerksamkeit, die Stimmbürger hier versucht zu erringen, ne, für das Anliegen. Top-Petition oder was? Nein, es geht hier um die Organisation der Mittwochssitzung, Abstimmung grundsätzlich am Anfang. 15 Minuten pro Top. Tops werden zukünftig mit Uhrzeit markiert, um sie im Pod leichter auffindbar zu machen. Ja, ich wurde ja zum Beispiel rausgeschmissen hier. Ja. Ich bin ja wieder rausgeflogen hier, genau in der Zeitphase. Und das ist von oben gesteuert. Ja gut, also von uns war das keiner, aber egal. So, jetzt also, was ist jetzt mit den Abstimmungen grundsätzlich am Anfang der Sitzung zu machen? Hat jemand was dazu zu sagen? Ja, ich habe dazu zu sagen, dass ich rausgeschmissen wurde, exakt in dieser kritischen Zeitphase, heute. Es Sie gab gehört? Kein... Ich bin mittendrin rausgeflogen. Das ist doch jetzt gar für diesen Themenbereich gar nicht relevant. Bullshit, ich bin genau in dieser Wahl des Sitzungsleiters, weil da wurde ich rausgekickt hier, hör mal. Ich wurde mitten in meiner Sprache unterbrochen, ja, ohne Grundangabe. War mein Server gekillt hier, mein Client von Mumble. Also Dude, nur mal ganz kurz vorweg, das war alles vor unserer Sitzung. Die Sitzung hat um 20.21 Uhr angefangen und davor bist du, warum auch immer, irgendwie verschwunden. Hat also absolut nichts mit unserer Sitzung im Moment zu tun. Und es gibt eben Top 1 in der Sitzung, der von Stimmbürger von letzte Woche eingebracht wurde und darüber diskutieren wir gerade. So, und ja, möchte jemand was zu diesen Sachen von dem Top 1 sagen? Ja, ich bestreite das. Ich bestreite. Also, Jude, wenn du nicht möchtest, dass ich dich stumm schalte, wir haben ein Wortmeldungspad, das ist das Pad Nummer 240, dann trag dich da bitte ein. So, Jude. So. Es ist komplett der Sitzungsleiter, der hier das Kickrecht hat und auch übergriffig ausübt. Der sagt, dass mein Einwand, dass ich um, sag ich mal, 20.14 Uhr und 59 Sekunden gekickt wurde, hat nichts hiermit zu tun, obwohl ich genau in der kritischen Zeitphase dieser Sitzung gekickt wurde. Ja, und ich habe es selber nicht gemacht, ja, glaub's mir. Und du sagst, es hat damit nichts zu tun. Selbstverständlich hat es damit was zu tun. Hier gibt es technische Administratoren, die bei bestimmten Usern sofort die technische Kick-Taste drücken und die können gar nicht mehr an der Moderatorenwahl teilnehmen oder an anderen TU-Abstimmungen. Und das ist ein... Ich weiß nicht, keine Ahnung, wer ihn gekickt hat. gut, hat sonst noch jemand... Ah, PO02. Ja, genau, auf das, worauf Infosocke hier gerade hingewiesen hat, wollte ich auch hinweisen. Schade, dass jetzt das Thema so gekapert wird. Ich finde die Begründung nicht hinreichend. Nazis sind hier nicht willkommen. Wo ist da? Es ist nicht evident, dass Dude ein Nazi ist, ohne zertrollen zu wollen. Okay, er ist ein linker Antisemit. Wenn du vielleicht damit zufrieden bist, ist es weitgehend dokumentiert und bekannt. Stimmbürger ist jetzt da. Ja gut, dann genau. Stimmbürger nochmal selber sein Ding vorstellen. Deswegen wollte ich ihm meinen Posten übergeben. Was soll ich vorstellen? Ja, also, fangen wir nochmal an. Top 1 war von letzter Woche, das hattest du damals vorgeschlagen, dass Abstimmungen grundsätzlich am Anfang sein sollen und maximal 15 Minuten pro Top und so weiter. Kannst du dich erinnern? Ach so, ja, wobei man die 15 Minuten pro Top jetzt mal nur also reingeschrieben haben, ob das jetzt dann 20 sind oder ob wir sagen, die Sitzung dauert generell nur bis 22 Uhr und die restlichen werden dann wieder auf die Tagesordnung für das nächste Mal gesetzt. Ja, also da bin ich jetzt völlig frei, nur es kann nicht sein, dass eine Sitzung von 20.15 Uhr beginnt zum Beispiel und um 23 Uhr wird noch was abgestimmt oder besprochen. Also das ist alles zu lange. Die Diskussion, wenn es zu 10 Punkten Diskussionen gibt, dass man die nach 5 Minuten oder 10 Minuten die Diskussion nach hinten, nach der Sitzung schiebt oder in der AK interne Bildung oder Kamingespräch oder ein Grill oder sonst irgendwas macht, aber dass man nicht die komplette Diskussion über ein Thema während der Sitzung führt und alle anderen Tops nach hinten gehen. Gibt es dazu Wortmeldung? Jo. AMT hat einen Vorschlag gemacht. Ja, ich habe den Link ins Pad gepostet, denn ich finde die Grundidee sehr gut, die Sitzung ein bisschen zu straffen. Ich bin auch der Meinung, dass mit den 15 Minuten sollte man fluider halten, wie wichtig ein Thema ist. Aber nach 15 Minuten mal quasi so einen kleinen Gongschlag dazwischen zu setzen, so wir haben jetzt 15 Minuten drüber geredet, wollen wir jeweils immer 5 Minuten verlängern. Wenn was wirklich wichtig ist und eine gute Diskussion ist, kann man das ja dann machen. Das wäre quasi mein konkreter Vorschlag, wie man das umsetzen könnte. Der andere Vorschlag wäre, aber weiß ich jetzt nicht, dass man diese Punkte, die nicht lange gehen, als erstes behandelt und dann ein größerer Punkt dann nach einer halben Stunde, wenn die kurzen Programmpunkte abgearbeitet sind. Aber weil wir ja die Tagesordnung selber festlegen, übrigt sich wahrscheinlich dieser Vorschlag. Ja, also das Problem mit den Abstimmungen am Anfang zu legen, ich hoffe, ich habe jetzt keinen auch von der Liste verdrängt, sehe ich im Prinzip damit, dass noch nicht am Anfang unbedingt zur Abstimmung gestellt wird. Insofern weiß ich nicht, inwieweit das durchsetzbar ist. Was meint ihr jetzt im Raum so zu diesem Thema, was wäre euch lieber? Oder also den Vorschlag von Amt finde ich gut, aber was meint ihr? Steht jemand auf der Liste? Ansonsten würde ich nur sagen, dass wenn ich mal heute auf die Tagesordnung sehe, das sind irgendwie 3 Punkte und ich finde, da ist diese Zeitstraffung einfach nie nötig. Man sollte das ganz individuell regeln und nicht irgendwelche Dogmen jetzt hier einziehen, dass irgendwas 15 Minuten dauern soll. Ja, ich verstehe diese 15 Minuten auch eher als weiches Kriterium als harte Vorgabe. Also, dass man sagt, wir sollten zusehen, dass wir bei jedem Punkt so innerhalb von 15 Minuten zu Potte kommen. Und wenn wir die 15 Minuten erreicht haben, dann uns mal überlegen, ob wir es jetzt straffen oder ob wir es laufen lassen. Also ich denke, das ist das, was Stimmbürger meint, oder? Ja, genau. Also, ja, genau. Kaufen wir Rudi also eine Sanduhr. Boah, ich habe mal eine Aufnahmeuhr hier. Was vielleicht auch eine Idee wäre, ist, wenn man die ersten 2 Tops mit 15 Minuten behandelt oder 20 Minuten in der Ausdehnung und dass man dann die Wahlen macht, weil das könnte ja durchaus sein, dass dann die einzelnen Abstimmungen reingestellt werden und bis dahin dann schon relativ klar ist, dass ein Großteil der wichtigen Abstimmungen in der Mitte der Sitzung stattfindet, wenn auch A, alle da sind und B, schon mal eine Vorbesprechung stattgefunden hat. Ja, und in erster Linie geht es einfach darum, dass die Tops zügig abgearbeitet werden in der Sitzung. Und wenn man in der Sitzung feststellt, nach 10 Minuten, 20 Minuten, das ist ein größeres Fass, okay, entweder schiebt man dann diesen Tagesordnungspunkt nach hinten, dass man die anderen abarbeiten kann, oder man muss diesen Tagesordnungspunkt separat dann nochmal besprechen, auf der Mailingliste, im Grill oder sonst irgendwie, und dann dieses Ergebnis von diesem Grill zum Beispiel dann als Satzbau in der Tagesordnung für die nächste Sitzung dann vorstellen, was da das Ergebnis war. Weil sonst diskutieren wir wie vor 14 Tagen für 5 Sätze, 2 Stunden und alles andere passiert dann nach 22.30 Uhr. Vernünftiger Vorschlag. Vielleicht sollte man einfach sagen, keine Abstimmung nach 22.30 Uhr. Das wäre eine Idee, oder dass man die dann noch auftreten, vielleicht einfach automatisch als ersten Top der nächsten Woche festlegt. Infosoc hat mich wieder rausgeschmissen, ja, der Meinungsfaschist Infosoc hat mich grundlos und kommentarlos gekickt, weil er ein Pro... So, diesmal war ich's. Dass ich ihn erstmal stumm geschaltet habe, aber er kommt bestimmt gleich wieder. Gut, noch jemand was? Also ich fand den Vorschlag ganz gut, dass man eine Zeit festlegt, ab wann keine Abstimmungen mehr sein sollen, dass die Leute sich darauf einstellen können. Und so dieses grundsätzliche 15 Minuten pro Top ist auch nicht uninteressant, dass man wenigstens da mal darauf hinweist, dass schon eine Viertelstunde rum ist. Und das kann ich dann ja machen, oder wer dann auch gerade immer die Sitzungsleitung macht. Denkt ihr an das Wortmeldungspad, wer was sagen will? Weil sonst ist es immer ein bisschen blöd, wenn dann plötzlich alle nur Zwiegespräche führen hier. Ja, wollen wir denn mal irgendwas, wollen wir was abstimmen? Ja, Stimmbürger? Ja, also wenn du deinen Vorschlag reinschreibst, dass wir ein Meinungsbild haben und in Zeile 71 dann auch ein Meinungsbild, dann hätten wir mal schon mal 2. Wobei ich jetzt bei deinem Vorschlag noch sagen würde, ja, so ein Hinweis, jetzt haben wir 15 Minuten diskutiert. Wenn man 15 Minuten diskutiert und man merkt, nach diesen 15 Minuten sind da so viele auf der Rednerliste, dass man dann hergeht und sagt, gut, okay, den Top tun wir nach hinten verlagern, weil wenn es so viel zu diskutieren gibt, ist es nicht gut, dass man da jetzt schon was entscheidet, dass man das einfach nach hinten schiebt. Also es wird nicht ganz so weich machen. Das Problem sehe ich darin, dass dann keine Aufnahme mehr da ist. Und wenn dann wirklich interessante Punkte kommen, dass die dann nicht mehr irgendwo nachher nochmal nachzuhören sind und es wird auch nicht mehr protokolliert und so weiter. Das wäre jetzt eigentlich kein Problem, wenn man dann zwei Aufnahmen hätte. Eine von der Sitzung und das andere für die andere, wo nicht mehr da sind, zum Nachhören. Das heißt, dann hat man eine Stunde oder eineinhalb Stunde Sitzung und eine oder zwei Stunden Diskussion. Dann wäre das vielleicht auch okay. Kann auch mal jemand das Pad posten von dieser Sitzung? Danke. Nochmal ein Hinweis für alle, die es sonst auch nicht mitbekommen haben. Oben bei AG Geldordnung und Finanzpolitik im Mumble ist rechts ein weißes C. Wenn man da mit der linken Maustaste draufklickt, kommt ein Fenster und da sind alle relevanten Pads. Okay, das heißt also, dass dann da sowas gesagt wird, das stellt sich einer zur Verfügung und sagt, okay, ich mache hier die Aufnahme und lade das dann hoch oder wie auch immer. Genau, für diejenigen, die morgens dann zum Arbeiten müssen und dann nicht mehr so lange aufbleiben können oder die jetzt schon beim Arbeiten sind und verhindert sind, dass die dann auch von der Diskussion was mitkriegen. Okay, das könnte man dann ja individuell machen, oder? Also man muss man ja nicht irgendwo jetzt speziell festlegen. Ich habe hier mal Zeile 70 Vorschlag Abstimmung nicht nach 22.30 Uhr, dafür dagegen und auch in Zeile 74, dass nach 15 Minuten eines Tops gefragt wird, ob um 5 Minuten verlängert werden soll, dafür dagegen. Und ja, das andere, das können wir löschen, weil das wird schon so gemacht. Da habe ich doch schon reingeschrieben. Also 81, 82 kannst du rausnehmen, die Abstimmung. Ich gehe mal kurz hoch zur Finanzmarktregulierung. Dann weise ich mal kurz darauf hin, dass der Top schon 15 Minuten läuft. Ich bin dann wieder oben in AG Europa. So, ich gebe noch 10 Sekunden für die beiden Abstimmungen. Gut, also halten wir fest, dass Abstimmungen nicht mehr nach 22.30 Uhr gemacht werden sollen. Und dass wir nicht nach 15 Minuten mit dem Top aufhören. Nachdem ich jetzt gerade gesagt habe, dass die 15 Minuten schon um sind, fiel mir auch auf, dass 15 Minuten ganz schön kurz ist. Deswegen habe ich auch meinen Plus 1 wieder rausgelöscht. Da. Vorschlag zur Güte. Man legt dem Versammlungsleiter nahe, dass er nach 15 Minuten das sagt und um 10 Minuten verlängert. Nach 10 Minuten um 5 Minuten verlängert, aber jedenfalls nicht aus 30 Minuten. Also ich würde mal vorschlagen, wir beobachten das einfach noch mal ein bisschen. Also die letzten zwei Wochen waren extrem, gebe ich zu. Vorletzte Woche war ein Thema wirklich hart umkämpft und hat sehr lange gedauert. Letzte Woche war das auch eine Geschichte, die ein bisschen länger gedauert hat. Vielleicht sollte man es noch mal beobachten und dann das vielleicht noch mal wieder auf die Tagesordnung bringen. Das wollte ja sowieso keiner genau und exakt machen, sondern nur, dass man sich bewusst sein. Ich finde das gut, verschiebt man es. Okay, dann kommen wir zum Top 2 Podium Bitcoin. Von wem war das? Von mir. Ja, da wir ja seit Anfang des Jahres diese Entwicklung haben, dass die Bitcoins zu einem erneuten Riesenkurs angestartet sind, also wenn man jetzt anschaut, ich hatte die Kurse reingepostet, 76 Euro, 88 Dollar, da ist ja eine Menge Bewegung drin, es ist als sehr für den Start nicht erreichbare Währung für viele ein neues Paradigma und wird sehr gepusht. Und da wollte ich einfach mal das Know-how in der AG und das Auge für das Thema ein bisschen schärfen. Und dazu den Jens Christian Fischer, der ist Bitcoin-Miner und hat da schon Vorträge zum Thema gemacht. Den wollte ich einladen, dass der uns einfach mal von den Wirtschafts-AGs ein bisschen erzählt, was das denn so ist und wie das funktioniert. Wir haben einige in der AG, wie jetzt zum Beispiel Piratus, haben wir das letzte Mal schon gemerkt, die sich schon besser damit auskennen, andere noch gar nicht. Und dass wir da ein bisschen auf einen Stand kommen und alle wissen, was damit so anzufangen ist. Und dann vielleicht in einem zweiten Schritt das auch von der währungstheoretischen Sicht zu betrachten, das Thema. Und dazu dann vielleicht auch ein Podium mit einem Währungshändler, einem Bitcoin-Vertreter und so weiter und so fort zu organisieren. Piratus. Ja, so ein Zufall, dass ich da auf der Wortmeldeliste stehe. Also ich kenne mich da gar nicht so gut aus, weil wir hatten das ja alles schon mal als Thema auf der Mailingliste und das hat ja damals dieser Oliver von der FDP aufgebracht. Problem an der Währung ist, dass sie wie eine Goldwährung ist, nur ohne Gold, also begrenzt und wenn man die ganze Rechenleistung und die Energieverschwendung dabei mit einrechnet, finde ich das nicht so prickelnd, diese Idee. Aber wie gesagt, diskutieren kann man es ja gerne nochmal, auch in der Podiumsdiskussion. Rolf? Ja, also der Bitcoin ist völlig uninteressant als Zahlungsmittel, weil er sich asymptotisch einer oberen Mengengrenze nähert und taugt dadurch zur Spekulation, nicht aber zum Bezahlen. Keiner mehr zum Thema Bitcoin, der was sagen möchte? Ja, doch. Nächstes Thema. Muss man dazu auf der Liste stehen, um was zu sagen? Jetzt zu Bitcoin? Ja, ist halt immer ganz hilfreich, damit ich jemanden aufrufen kann, aber wenn da jetzt sonst keiner steht, kannst du gerne was sagen. Na, ich finde die Vorstellungskraft alleine schon zu sagen, nächstes Thema oder das mit dem Bitcoin, das hat keine Zukunft, also das habe ich jetzt gerade so rausgehört, da finde ich die Vorstellungskraft jetzt ein bisschen sehr tunnelbehaftet, so. Das hat Zukunft, denke ich. Also man rückt ja schon von dem Bargeld an sich ab. Also man kann es ja in Griechenland sehen, dass dort die Bargeldbeträge in geringeren Maßen ausgezahlt werden und vielleicht kommen wir dann irgendwo dahin, dass wir digital bezahlen können. Und da wird Bitcoin, denke ich, wieder ein interessantes Thema. Das wollte ich dazu sagen. Axel? Also das ganze, der ganze Bitcoin kommt mir im Moment als reines Spekulationsobjekt vor. Da innerhalb kürzester Zeit wird ein Bitcoin, wenn mit einmal statt mit $8 mit $70 gehandelt, demnächst fällt das wieder innerhalb von Wochen oder möglicherweise von Tagen auf $40 runter. Also ist genau das gleiche wie Gold. Und was wir ja hier insgesamt haben. Alle Systeme, die eine begrenzte Geldmenge haben, die kommen in Schwierigkeiten und werden eine Parallelwährung haben. Momentan ist das ja auch so, ne? Wir haben ja einen Dollar und einen Euro und alles wird referenziert zu einem Bitcoin. Kamingespräch, Grillabend, wie auch immer, gerne, aber ich sehe auch keine Zukunft im Bitcoin. Im bargeldlosen System, ja, sehr wohl. Wir müssen nicht nach Griechenland gucken, um Bargeld, wir müssen in den Norden gucken, in die nordischen Länder, die haben das Bargeld doch schon praktisch abgeschafft. Was vielleicht noch ein Vorteil ist von Bitcoin, so wie ich das aufgefasst habe, ist Bitcoin noch nicht korrumpiert. Okay, jetzt wäre es aber sinnvoll, Drifter, wenn du was sagen willst, dich in die Wortmeldungsliste mit einträgst. Das Pad ist das Pad 240 von unseren AG-Geldordnungspads. Patrick. Ja, also ich denke, was schon gesagt worden ist, der Bitcoin hat natürlich große Ähnlichkeiten einer goldgedeckten Währung. Letztendlich ist es nichts weiter als eine exogen gegebene Geldmenge. Die ist, wie sie ist, die schrumpft nicht, die steigt nicht. Im Zweifelsfall wird sie zunehmend an Wert gewinnen, weil der Geldbedarf immer größer wird. Das heißt, andere Geldarten werden ausgedehnt werden, die bleibt gleich. Leute, die eine Anlage suchen, um ihr Geld einfach nur stillzulegen, für die ist das vielleicht eine interessante Alternative, weil der Wert steigen könnte. Als Zahlungsmittel macht sich dieses Ding dann zunehmend ungeeignet. Warum sollte ich, wenn ich mehrere Geldarten zur Auswahl habe, ausgerechnet die zum Zahlen zu verwenden, die werthaltig ist und steigt? Also es ist für Leute, die meinen, dass man Werte in Bits anlegen kann. Sicherlich eine interessante Anlageform. Das zeigt aber, ich denke, wenn sich das so entwickelt, dass es eine Anlageform wird, wäre es vielleicht insofern volksbildend, als dass man sagt, bei Lichte betrachtet sind das alles nur Ladungsunterschiede. Und ihr legt jetzt also das Ergebnis eurer Arbeit in Ladungsunterschieden an. Sehr interessant, denkt mal drüber nach. Letztendlich passiert heute mit dem Geldvermögen auch nichts anderes, aber die Menschen sind halt so konditioniert, dass halt Geld irgendwas anderes als Ladungsunterschiede sind und deshalb natürlich was wert sind. Insofern finde ich, ist es ein ganz interessantes Experiment, das kann man laufen lassen und ich wäre gespannt von Leuten, die sich damit näher befasst haben, mal weitere Argumente zu hören, warum das eine feine Sache ist. Bevor ich jetzt PR02 nochmal dran nehme, weise ich nur darauf hin, wenn zu diesem Tagesordnungspunkt jemand irgendwas sagt, was nicht zum Thema gehört, wird er von mir sofort wieder stumm geschaltet. PR02? Also wir haben jetzt ganz viele differenzierte Meinungen zum Thema gehört, auf die Probleme hingewiesen, dass eine deflationierende Währung ist, was tendenziell sogar wirtschaftseinbremsende Wirkungen haben kann, im Vergleich zu Währungen, die dauerhaft inflationieren, und das sind ja alles ganz interessante Fragen, die wir da mal diskutieren könnten, und die Frage wäre nun, ob wir den Herrn einladen wollen, ob wir da einen Termin festlegen und da einfach mal drüber sprechen. Ich habe ihm mal in Aussicht gestellt, dass das wahrscheinlich dann ein Dienstag oder ein Donnerstag werden wird, wo er auch schon gesagt hat, dass er dann gut Zeit hat. Müssten wir uns nur überlegen, wann wir ihn einladen wollen. Also welche Termine wir da zur Auswahl stellen. Stefan? Ja, Bitcoin, da bin ich halt wie Piratus oder ja, was hat man da noch? Bin ich ein bisschen skeptisch. Es sorgt irgendwie für, also aus meiner Sicht kann er die Ungleichverteilung nicht reduzieren. Vielleicht gibt es eine neue Art von Verteilung, Vermögensverteilung in dem Bitcoin, aber ich sehe nicht, dass er jetzt irgendwie bestehende Ungleichverteilung so besser macht und die Spekulation bleibt oder wird sogar noch extremer nach meinen Erfahrungen. Wird extrem viel drin spekuliert und Wirtschaftswachstum weiß ich jetzt nicht, ob der Bitcoin dazu beiträgt. Da wird mich die Umlaufgeschwindigkeit von dem Bitcoin interessieren, ob es da Daten gibt, wie oft er dann eigentlich auch so ausgegeben wird, also richtig verkonsumiert wird. Irgendwie gekauft und wird er verkauft auf einem virtuellen Markt oder so, sondern inwiefern der Bitcoin dann wirklich für Güter und Dienstleistungen so ausgegeben wird, dass es auch wirklich was umsetzen kann und rund läuft. Ne? Das wäre mal ein guter Punkt, wo man jemanden einladen könnte. Monika. Ja, also meine Meinung ist da noch nicht abschließend. Ich habe von Bitcoin einiges gehört und ich bin einfach dafür, das jetzt abzustimmen, ob wir da einladen wollen dazu, ob wir diejenigen, die ihre Meinung noch nicht so abschließend gebildet haben, da noch informieren wollen und einladen wollen dazu. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, meiner Meinung. Das war ja auch die Frage des Antragstellers. Pana? Also ich habe zu wenig Zeit, um die ganzen Sachen zu machen, die ich in einem Wahljahr für wichtig halte. Ich halte das Bitcoin zwar für interessant, aber nicht vor der Wahl. Ich würde da keine Zeit drauf verschwenden wollen. Jo, dann würde ich vorschlagen, wir stimmen Zeile 91 folgende ab. PR02, ist denn sichergestellt, dass der, den du hier einladen möchtest, auch auch von der Währung an sich eine Ahnung hat oder nur von dem technischen Mining? Weil das klang jetzt beim letzten Mal, als ich mit dir darüber gesprochen habe, so ein bisschen an, dass der so ein bisschen nur technisch lastig ist. Weil das fände ich jetzt zwar vielleicht von der Technik her spannend, aber da uns ja so ein bisschen das Währungsthema interessiert, sollte er da mindestens auch fit sein. Ne? PR02? Also das war jetzt erstmal, um bei der technischen Seite auf einen Stand zu kommen. Einfach mal ein kurzer Infoabend mit ihm, weil noch nicht alle das technische Vorwissen haben und wissen, inwiefern das jetzt eine dezentrale Währung ist, ohne zentrale Buchführung und so weiter und so fort, wie das mit dem Mining funktioniert und so weiter. Also das ist erstmal so ein Vorbereit, um das Thema reinzukommen. Und wenn wir dann sagen, ja, das ist ein interessantes Thema, das würden wir gerne noch tiefer beleuchten, dann könnten wir das halt ein bisschen größer aufziehen und dazu dann zum Beispiel noch Währungshändler und solche Leute, die da mit Währungen zu tun haben, direkt einladen und dann darüber diskutieren. Ja, ich rufe da nochmal zur Abstimmung auf, Zeile 94 folgende. Enthaltung könnt ihr rauslöschen, brauchen wir nicht. Wer sich enthalten will, stimmt nicht mit ab. Gebe ich euch noch 10 Sekunden zur Abstimmung, ob wir so einen Infoabend machen wollen zum Thema Bitcoin. Okay, PR02, du hast den Hut auf. Okay, ich will anfangen. Ich habe den Videolink in Zeile 91 rein. PR02, ist das der Richtige? Jupp. Gut, dann kommen wir zu Top 3 Petitionen. Von wem kommt das? Das kommt von mir. Soll ich gleich was dazu sagen? Darf ich? Das ist mir vor längerer Zeit eingefallen im Rahmen einer Ausschreibung der Humboldt-Universität Berlin mit der Preisfrage, wer kriegt die Krise? Habe ich diese Idee entwickelt und dann wieder vergessen und jetzt vor kurzem ist sie mir wieder hochgepoppt. Und ich dachte, bevor ich jetzt die Petition einfach als E-Petition bei diesem Petitionsausschuss eingebe, frage ich einfach mal bei euch in der AG nach, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr das unterstützen würdet, was ihr davon haltet. Und das interessiert mich einfach und je nachdem mache ich dann oder tue es wieder in die Versenkung abschieben. Okay, bis jetzt gibt's noch keine Wortmeldung. Was hältst du davon, wenn wir da einfach eine Abstimmung zu machen? Ich meine, die lesen ja wahrscheinlich gerade alle deine Petitionsvorschlag, eine Abstimmung zu machen, ob man das gut oder schlecht findet. Aber bevor jetzt jeder sich meldet und sagt, finde ich gut, finde ich nicht gut, finde ich gut, finde ich nicht gut. Aber wer mehr dazu sagen möchte, dann kann er das tun. Axel? Ich hab's mal nicht verstanden, wieso das die zukünftigen Generationen gefährdet. Denn die ganzen Staatsschulden sind doch das Geld und Geldvermögen der Steuerzahler und die werden doch in den nächsten Generationen genauso dort sein. Und warum das an den Wohlstand geht, habe ich auch nicht verstanden. Den Zusammenhang verstehe ich nicht. Staatsschulden sind unser Geldvermögen. Das der unter anderem der ganz vielen Sparer, weil die Staatsschulden so gut wie gar nicht in privaten Händen liegen, nur bei institutionellen Anlegern. Jetzt besteht halt die Gefahr, dass dann lauter so Zweiergespräche entstehen, aber ich antworte jetzt doch direkt da jetzt mal drauf. Das ist halt so, wie es bei mir angekommen ist. Also so fühle ich mich, das ist mein Gefühl und dieses irgendwie höhere Wissen, das du, Axel, vertrittst, das ist mir einfach nicht so geläufig. Und deshalb meine ich, dass die Petition, falls sie überhaupt eingestellt wird, wäre ja erstmal noch abzuwarten. Und falls überhaupt da irgendwie mehr als 5 Leute da das interessant finden und da voten dafür, dass es halt, dass die Petition im günstigsten Fall halt ein Anstoß sein könnte, um nachzudenken. Das war mein Hintergrund. Und eben, ich fühle mich bedroht von der Ist-Situation, so wie sie jetzt ist, nämlich in so wie ich es geschrieben habe. Also der ganze Rest ist doch wunderbar in Ordnung, wenn man nur diesen ersten Satz weglässt. Man kann drüber nachdenken und dann wird am Ende bei sehr vernünftiger Analyse herauskommen, Staatsschulden sind ganz, ganz fantastisch, weil sie niemanden belasten. Also wenn nur der erste Satz nicht wäre. Und das habe ich überhaupt, verstehe ich nicht. Was du meinst, das ist das, was in den Zeitungen steht. Das ist das, was die Herren Professoren alle uns in die Köpfe prügeln wollen. Dass Staatsschulden so übel sind und Steuerzahler belasten. Aber Staatsschulden belasten nun mal keine Steuerzahler. Okay, da kann ich dir einfach nicht folgen. Also ich wär indirekt belastet als Steuerzahler, weil an mir gespart wird, weil an Sozialausgaben gespart wird, weil Zinsen gezahlt werden müssen, weil tralalala. Also ich verstehe dich da nicht. Ganz kurz, Axel, damit es kein Zwiegespräch wird, ich hatte mich auch zu Wort gemeldet. Sonst trag dich hinten nochmal ein. Ich würde eine Petition gut finden, wo drin steht, dass man die Schuldenbremse ablehnt oder wo drin steht, dass Schulden weder gut noch schlecht sind mit einer Begründung. So etwas halte ich für viel sinnvoller, als da wieder auf dieses abzuzielen, was gerade auch Axel bemängelt hat. Stimmbürger? Also die Zeile 11, ich habe jetzt mal den Text in der Begründung die Sätze markiert. Also die Zeile 11, die müssen wir streichen, weil die in den 70er Jahren hat man dieses zu mir gesagt, zukünftige Generation und das bin ich ja. Also wir sind da heute betroffen, also diesen Satz würde ich streichen. Sonst bin ich bei Axel. Was Rudi gesagt hat, finde ich auch ganz toll. Es hindert uns nicht, drei weitere Petitionen oder zwei weitere Petitionen zur Schuldenbremse und so weiter und so fort zu machen. Also Schaden tut es nichts, kann man machen. Rolf? Ja, ich finde die grundsätzliche Idee gut, dass man wirklich mal viel Geld in die Hand nimmt und Ursachen der Finanzkrise durch Ökonomen unabhängig, also finanziell unabhängige Ökonomen erforschen zu lassen. Das finde ich ganz klasse, aber ich schließe mich der Kritik an, dass dieser erste Satz in der Begründung total daneben ist. Und ja, die Geschichte mit den Zinszahlungen für einen Tag der Staatsschulden ist ein netter Gimmick, aber der wird dann auch wieder in diese Richtung laufen, dass man Staatsschulden als solche als Problem ansieht. Da denke ich, müsste man auch nochmal drüber nachdenken. Ja, man sollte sonst vielleicht eher als Position reinschreiben, dass Lebens- und Rentenversicherungsbesitzer oder vom Policenbesitzer einen Tag auf ihre Einkommen verzichten und es dafür gemacht wird. Stimmbürger? Monika, wärst du bereit, den ersten Satz zu streichen und dann würde ich dieser Petition zustimmen? Das ist das eine. Und würdest du dich bereit erklären, Schuldenbremse, so was Rudi jetzt gemeint hat, auch eine Petition zu schreiben? Also Schuldenbremse wäre einfach eine zweite Petition, die das sollte jemand schreiben, der das besser versteht als ich. Das muss ich ja nicht machen, nur weil ich jetzt diese Petition gerne mal versuchen würde zu starten. Den ersten Satz zu streichen, da kann ich drüber nachdenken, weil es ja auch so eine Art Angst schüren ist und so. Und ich war jetzt lang nicht dabei und eure Argumente, die muss ich erst auf mich wirken lassen. Es ist halt, vielleicht bin ich da einfach nicht up to date und so, weil für mich das immer noch so ist, dass wie halt mein Gefühl mir immer noch sagt, dass ich mich von den Staatsschulden bedroht fühle. Ich kann es schon weglassen, wenn ich sage, okay, man muss ja nicht drohen damit, aber dann muss ich drüber nachdenken und müsste dann, wie eine Neuformulierung ausschauen soll, dann müsste ich mich dann wieder melden. Aber grundsätzlich bin ich natürlich bereit nachzudenken. Und auch, wenn das so Konsens ist jetzt, von all den 20 Leuten, die hier da sind, dass ich mit dieser Angst da völlig daneben bin, dann denke ich natürlich drüber nach. Und bin auch bereit, das zu ändern. Axel? Also für mich findet in der Welt gerade ein Feldversuch statt. Und zwar seit einem Vierteljahrhundert, in Zahlen 25, also jetzt dann 25 Jahre. Wir haben tatsächlich eine Nation, die schraubt die Staatsschulden nach oben, nach oben, nach oben. Hat in der Zwischenzeit das Dreifache der bundesdeutschen Staatsverschuldung. Und in diesem Feldversuch liegen die ersten Ergebnisse vor, seit 10 Jahren. Das Ergebnis dieses Feldversuchs ist Nullzins- und Preisniveaustabilität bei großer Schuldenfreiheit von Personen und Firmen. Du sprichst von Japan? Ja. Also, ja, weil sich keiner zu Wort meldet, sage ich einfach nochmal was. Ich habe also zweimal Bauchschmerzen mit dieser Petition. Also erstmal diese Geschichte mit den Zinszahlungen einen Tag aussetzen. Immer dran denken, wer bekommt die Zinszahlung? Das ist das eine. Das zweite ist, diese Zinszahlung ist ja dann wieder die Neuverschuldung im nächsten Jahr. Also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt irgendwie aus dem laufenden Haushalt oder sowas nehmen, also aus den laufenden Einnahmen des Staates. Und bei der Begründung, wie gesagt, der erste Satz ist für mich auch, also das ist im Mainstream und hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was wir in der Zwischenzeit eigentlich schon erarbeitet haben in der AG. Wo kann ich die Petition mal, guten Abend, wo kann ich die Petition mal lesen? Wir haben in unserem Tagesordnungspad auf Zeile 104 den Link zu der Petition. Danke. Gibt es noch Wortmeldungen dazu? Sonst würde ich vorschlagen, ein Meinungsbild zu machen. Diese Petition finde ich gut, finde ich nicht gut. Das ist ab Zeile 106 in unserem Tagesordnungspad. Gib doch Monika bitte ein Meinungsbild, damit sie auch wenigstens ein Ergebnis hat von dem, was wir hier besprochen haben. Weil das ist ja das, warum sie das hier überhaupt gemacht hat. Gelesen haben müsste die Petition in der Zwischenzeit ja alle. Also ich würde mal sagen, 20 Sekunden fürs Meinungsbild. Ich glaube, ich würde Monika gerne sagen wollen, dass mit etwas Überschreiben ich das Gefühl habe, dass sie mehr Unterstützung kriegt. Sie sollte also das Nachdenken wirklich machen. Ich habe auch mal eine Frage. Was soll denn mit der Aussetzung von diesen Zinsschulden und mit der Analysiererei von, also ich sage jetzt mal einfach, was soll damit erreicht werden? Daran hat doch eine Großfinanz überhaupt gar kein Interesse. Monika, war das nur, um irgendeinen Betrag vorzuschlagen? Ja, das war nur, um einen Betrag deutlich zu machen. Ich bin jetzt gerade im Pad, habe ich mich verirrt. Ich sehe jetzt gerade gar nicht, wie ihr dazu steht mit euren Stimmen. Was war die Frage? Also habe ich die Frage damit beantwortet, indem ich gesagt habe, um einfach nur den Betrag deutlich zu machen, dass es sich 88 Millionen pro Tag handelt und wie viel Geld es wäre, wenn man damit halt Preisausschreiben macht, wie diesen Wolfson Economic Preis zum Beispiel, der ist vor eineinhalb Jahren ausgeschrieben worden, der wird also nach dem Wirtschaftsnobelpreis der höchst dotierte Preis, der jemals vergeben wurde mit 230.000 Euro, also umgerechnet. Und wie viel Geld man hätte, eben wenn man nur einen Tag diese Zinszahlungen aussetzen würde, um Preisgelder zu vergeben. Um das ging es mir. Ist jetzt euch nicht ganz so klar gewesen, oder? Ich glaube, ich hätte an deiner Stelle die beiden Ideen getrennt. Also dieses Symbolisieren eines hohen Betrages hätte ich da rausgenommen, weil das in dem Fall jetzt ein bisschen hier wahrscheinlich auf Gegenliebe stößt. Aber die Idee an sich, einen Preis auszusetzen für die Lösung unserer Finanzkrise und den so hochzusetzen, dass sehr viele Leute motiviert sind, die vielleicht nicht so Mainstream-Ökonomen sind, finde ich eine gute Idee. Und es müsste halt irgendeine Kommission geben, die sich das dann reinzieht, was die Leute dann alle schreiben. Vielleicht wäre der Ansatz genau andersrum, Monika, dass du deine Begründung als Petition machst, mit Ausnahme dieses ersten Satzes. Nee, vergiss es einfach, was ich gerade gesagt habe. Also mir schien ja gerade die Verknüpfung so gut zu sein, dass ich meinte, damit könnte die Petition vielleicht viele Stimmen bekommen. Also ich bin der Meinung, so den den meisten Leuten, die Ahnung von Wirtschaft oder VBL oder sowas haben oder Volkswirtschaftslehre, denen ist schon bewusst, wie das zusammenhängt und das ist gezielt so gesteuert, so wie es läuft. Und dann braucht man den nicht da auf die Nase zu binden, dass sie zu blöd werden. Denn das machen die mit voller Absicht. Da ist keine Unfähigkeit. Eine Petition richtet sich ja nicht an die, die jetzt die große Ahnung haben, sondern diejenigen, die sich beschweren wollen. Ja, aber wenn du dann doch forderst, man sollte dann zur Lösung des Problems das an die Universitäten übertragen, brauchst du nicht, weil die Typen, die das zurzeit so veranstalten, die wissen genau, was sie da machen, die sind auch nicht so blöd, da wird eine ganz gewisse Lobby bedient, Punkt, Ende, aus. Und das steht dahinter. Man könnte ja auch einfach sagen, gut, wir machen keine Schulden mehr und dann hast du natürlich ein Problem in Deutschland, weil da müssten auch sehr viele Länder dann mal überlegen, ob sie ihre ganzen Ministerien nicht mal zusammenlegen, um Kosten zu sparen. Aber so wird ja da findet ja so bei dem ganzen System, du hast ja auch eine Lobby an Politiker, die haben da gar kein Interesse, dass sich da irgendwas dran ändert. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso man jetzt eine Petition, also wenn du eine Petition machst, um darauf mal hinzuweisen, dass der Zustand unerträglich ist, finde ich ja gut, aber wieso man dann eine Universität damit beauftragen könnte mit dem Geld oder sollte, verstehe ich nicht. Die werden ja staatlich gefördert, oder? Mit dem Bildungsfonds irgendwie bekommen die Unterstützungsgelder, Fördergelder. Okay, ich weise mal darauf hin, dass wir seit 16 Minuten bei dem Top sind. Also ich höre jetzt, also für mir schien es ganz schlüssig zu sein und ich höre jetzt auf jeden Fall bei euch raus, dass das, dass ich da jetzt eher allein, also halt nicht ganz allein stehe damit, aber das ist nicht so schlüssig und stimmig euch erscheint, wie es mir erscheint. Und das hilft mir schon mal weiter. Okay, also ich sehe 3 Plusstimmen, 5 Dagegenstimmen und der Rest sagt nichts dazu. Okay, gut. Das heißt einfach, ich denke nochmal drüber nach. Und dass es wahrscheinlich wenig Sinn macht, die Petition in dieser Form so jetzt mal abzuschicken. Das nehme ich jetzt mal mit. Okay, danke. Okay, das freut uns, wenn wir dir dann helfen konnten in deiner Entscheidungsfindung und Meinungsbildung. Kommen wir zu Top 4. Der Antrag ist von Piratos. Ja, genau. Steht im Endeffekt alles da. Ich beantrage, dass Systemfrager für einen Monat aus der Mailingliste geschmissen wird. Er hat die Woche über wieder 2 aus meiner Sicht unnötige, diffamierende, tendenziöse, mit Nazi-Ideologie spielend agiert und ich finde das einfach unnötig auf der Mailingliste und von daher wollte ich das mal hier so in den Raum schmeißen, ob das auf Interesse stößt. Denkt an das Wortmeldungspad. Von mir gleich einmal der Einwand, laut GO geht das nicht. Also entweder eine Woche, und das haben wir ja gerade gemacht, oder komplett. Pana? Also ich glaube, das zeigt nur, dass man sich über Themen aufregt. Wie stellst du dir das vor, dass der eine Woche oder einen Monat nicht drauf schreiben darf oder dass der auch die Mail erst gar nicht kriegt, dass er dann nicht mitlesen darf? Also ich persönlich wäre dafür, ihn zu sperren, dass er nicht schreiben kann. Mich stört nicht, dass er mitliest. Mich stört, dass er uns belästigt und diffamiert und uns Motivation versucht zu rauben und uns immer in irgendeine Nazi-Ecke schieben will. Ja, dieses ganze Destruktive, was er auf der Mailingliste sendet, würde ich uns allen gerne sparen. Darf ich darauf antworten? Ja. Also ich habe den Eindruck, man muss sich abhärten gegen das, was da kommt. Wenn ein Mitpirat sich über irgendein Thema so aufregt, würde ich ihm nicht unterstellen, dass er sich da mit Nazi-Terminologie schmückt oder dass er irgendjemand beleidigen will. Ich glaube eher, dass Stimmberger sehr emotional darauf reagiert, wie er unsere Fälle den Fluss... Es geht um Stimmbürger. Stimmbürger, ja, Entschuldigung. Ja, um also, den geht's nicht. Ja, um den geht's gar nicht. Ach, um den geht's nicht, Entschuldigung. Nein. Es geht um Systemfrage. Jetzt melde ich mich mal auch ganz kurz zu Wort. Nein, das tust du nicht, weil Axel auf der Liste erst dran steht. Okay, Rudi, bitte dann dahingehend die Liste bitte für die WM. Ich habe dich eingetragen. Okay, danke. Gracias. Axel? Wenn die GU den Monat nicht zulässt, dann sage ich hier, stimme gleich ab, reduzieren den Monat wieder auf eine Woche. Und ich habe es bisher so verstanden, es geht dann nicht, dass man genau auf dieser Mailingliste schreiben kann. Auf allen anderen kann er trotzdem noch schreiben, da ist er ja nicht gesperrt. So habe ich das bisher verstanden. Mitlesen geht auch immer. Und wenn das mit dem Monat nicht hinhaut, dann sage ich, reduzieren auf eine Woche und dann können wir auch bald abstimmen. Cotillo? Ja, danke. Dahingehend folgende Meldung, ganz einfach. Also hier ist mit Sicherheit ein bestimmter Kreis an Personen, mehr oder weniger, da gehöre ich auch dazu, was mehr oder weniger angehört. Aber immerhin seit einem Berichtszeitraum von fast annähernd einem Jahr anwesend. Und ich möge mir doch bestimmt zuzumuten, zu sagen, hier sind bestimmte Personen am Werk, die eine Zerstörungsabsicht vorhaben. Natürlich ist diese besagte Person, um die es geht, bei mir schon lange im Spam. Und ja, wie man dann verfahren kann, was Moderation, Verabschiedung hier von Dingen auf der Liste angeht, das ist eine andere Geschichte. Ich tue mir das persönlich nicht mehr an. Wie gesagt, das geht bei mir undefiniert und unkommentiert in Abfalleimer. Und da stimme ich natürlich dahingehend Piratus vollkommen zu, plus eins. Ja, was mir aufgefallen ist, dass nachdem er eine Woche gesperrt war, dass es dann doch schon etwas ruhiger war erstmal. Aber diese Woche halt dann doch diese beiden Mails auch wieder ziemlich, fand ich auch ziemlich daneben. Bei dem, was wo er die Nazis wieder mal erwähnt hat, war ich schon wieder fast versucht, darauf zu antworten, habe mich dann aber dann doch zurückgehalten. Also es ist halt nervig, weil er auch wirklich von ihm nichts, null, nada Produktives kommt. Also ich habe noch nicht einmal erlebt, dass er immer ein Sachargument gebracht hat oder so, sondern immer nur irgendein Müll. Und das geht mir tierisch auf den Sack. Ich kann ihn leider nicht in Spam-Ordner hauen, als Koordinator muss ich leider alles lesen. Piratos? Ja, ich habe jetzt den Antrag so weit geändert, dass ich eine Woche fordere oder bitte, je nachdem, wie man die Perspektive wählt. Ich sehe auch nur das Destruktive. Es kommt von ihm nichts Inhaltliches. Er hält uns alle für Idioten, die irgendeiner fixen Idee hinterherlaufen. Und ja, mehr kommt da nicht. Und ich lese diese Mail bis jetzt 1,5 Jahre. Und ja, in der Historie kann ich nur sagen, dass ich mich immer wieder belästigt fühle. Mir geht es auch gar nicht so um die Insider, die ihn schon blocken und die es alles kennen. Mir geht es auch um die Leute, die neu in diese Gruppe kommen hier und auf der Mailingliste dann so einen Scheiß lesen müssen. Ja, das ist irgendwie unangenehm und belästigend und deshalb schlage ich das jetzt vor. Partner? Ja, ich kenne das auch. Und wenn man Inhalt so nicht einfach in Spam-Folder und ignorieren kann, da würde ich vielleicht nochmal versuchen, ihn zum Freiwilligen sich enthalten zu bringen. Also ich würde ihm sagen, sei so gut, schreib mal eine Woche nichts, damit wir dich nicht eine Woche rausschmeißen müssen. Aber wenn das nicht dann geht, dann werden wir dich ganz rausschmeißen. Ich würde also versuchen, ihn der Mitarbeit Freiwilligen eine Woche die Schnauze halten. Piratus? Meinst du jetzt wegen dem Weh? Nee, das war jetzt nur, um Pana besser zu hören, weil bei ihm ist der Trick, dass man immer im Chat ein Weh oder irgendeinen Buchstaben pingen muss, dann hört man bei ihm pingen, sein Mikro geht dann auf. Ja, ich habe ein Hardware-Problem. Na, super. Ja, also wie gesagt, es meldet sich gerade keiner. Ihm nochmal eine Mail schreiben, ich weiß gar nicht, wie oft wir es schon versucht haben. Weiß ich nicht, ob das was bringt, aber wir können gerne jetzt hier Abstimmungen machen, wir können Alternativabstimmungen machen, nochmal eine Woche sperren, war ja gerade erst vor 2 Wochen, oder ganz sperren oder was auch immer. Was mich halt nur schon wieder nervt, dass ich dann den Mailinglisten-Admin wieder anschreiben muss und der ist absolut gegen Sperren. Ja, also ich würde sagen, wir stimmen jetzt ab. Ich habe ja einen Antrag gestellt für eine Woche. Kriegt er noch einen Schuss vom Bug, vielleicht bringt es was, wenn nicht, beantragen wir halt wieder eine Woche oder halt dann auch irgendwann mal endgültig, dass er gesperrt wird, aber mein Gott, eine Woche aufatmen ist schon mal gut. Also ich muss auch sagen, ich fand die Woche sehr erfrischt, wo er nicht posten konnte. Zeile 140, Abstimmung für eine Woche sperren, dafür oder dagegen. Wenn es geht, auch noch eine 1 schreiben, nicht nur ein Plus. Darf ich ein Meinungsbild einholen, wer darüber hinaus der Meinung ist, das sollte noch länger gehen oder permanent werden? Also länger geht laut GO nicht. Entweder eine Woche oder komplett. Und komplett wäre eine einwöchige Abstimmung im Wiki. Also wie ich das jetzt verstehe, ist das im Prinzip noch ein Versuch zu sagen, wir geben ihm noch eine Chance nach dieser einen Woche. So sehe ich das, ja. Letzte Warnung sozusagen. Könnte man das noch mit hinschreiben, dass das die allerletzte Warnung ist? Das brauchen wir da nicht hinschreiben. Wenn sich jemand gestört fühlt, stellt er den Antrag. Na gut, dann halt warnen. Nö, du hast ja recht. Außerdem ist es dein Antrag. Gibt es eine Möglichkeit, den Typ direkt anzusprechen? Ich kenne ihn nicht. Ich kenne bloß einen Alia. Bloß kurz, es geht gerade um die Verlegung des Termines oben in der AG Europa. Wollen wir da kurz hochgehen, um das... Also die Pad habe ich, poste ich nochmal schnell und ich bin dann oben, bin ich gerade runtergekommen. Sollen wir hochgehen oder wird das da mitgeteilt über das Pad? Da steht es halt drin, aber wenn Sie abstimmen, die AG-Mitglieder von AG Europa müssen dann halt oben sein. Wenn ihr hier ein anderes Gespräch führen wollt, wollt ihr dann ein anderes Zimmer aufsuchen? Ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Das ist sowohl Geldordnung als auch Dinge in der gleichen Woche auf verschiedene Wochentage gelegt ist. Aber ich gehe kurz hoch, ich komme nachher wieder. Entschuldigung für die Unterbrechung. Okay, dann sage ich nochmal 5 Sekunden für die Abstimmung. Gut, dann werde ich mich also morgen wieder an die Arbeit machen. Kommen wir zu Top 5. Von wem ist das? Ich glaube von AMT, ne? Dann mach doch erstmal Sonstiges, der kommt ja wieder runter. Genau, verschieben wir Top 5 und machen einmal Top Sonstiges. Von wem ist das? Von mir. Bitteschön. Ja, also ich halte das für eine ganz spannende Frage. Die ist ja auf der Mailingliste schon aufgekommen und aus meiner Sicht ist darauf noch keine befriedigende Antwort gegeben. Aber da man unterstellen darf, dass eine Geschäftsbank als oberstes Ziel die Gewinnmaximierung verfolgt, sollte man ja aus der betriebswirtschaftlichen Kalkulation ergründen können müssen, warum die Geschäftsbanken Guthabenzinsen zahlen. Und ja, sofern wir in unseren eigenen Reihen keinen Banker haben, der wirklich auch mal mit der Kalkulation, wird ja nicht irgendwie Pi mal Daumen festgelegt, also jemand, der sich damit beschäftigt haben, sollten wir vielleicht mal einen einladen, der uns das halt genau schildern kann, wie die Höhe des Guthabenzinsens berechnet wird. Und daraus müsste ja klar werden, was der betriebswirtschaftliche Sinn ist. Piratos? Ja, ich finde die Idee super. Was ich vorschlagen würde, ist, dass wir vielleicht zusammen einen Text erarbeiten, den wir dann multiple verteilen an alle Banken, so die wir kennen, und einfach mal die Antworten einholen und diese Antworten dann mal gegeneinander stellen, um rauszukriegen, ja, was die Wahrheit ist. Also was mich zum Beispiel mal interessieren würde, ich sehe es ja bei meiner, ich bin bei der Sparkasse, ich bin also verhalte mich vorbildlich sozusagen, da bekomme ich auf mein Tagesgeld 0,2% oder sowas oder 0,25. Also die machen es eigentlich so, wie wir uns das denken. Eigentlich müssten wir nur die privaten Banken anschreiben, denn das scheinen mir die einzigen zu sein, die da diese Angebote rausschicken, wenn ich das richtig sehe. Patrick? Ja, ich wollte darauf hinweisen, dass wir ja schon mal einen Abend zu diesem Thema gehabt haben. Ich habe die beiden Links da auch reingepostet. Also man hat sich mit dieser Frage durchaus schon beschäftigt. Es wäre sicherlich interessant, einen Geschäftsbanker mal einzuladen, der einem das erklärt. Nur ich denke, die Antwort können wir wahrscheinlich schon uns denken. Die Frage ist halt, ob ja das was bringt, aber es wäre sicherlich mal ganz unterhaltsam. Also Entschuldigung, ich habe mal einen Artikel gefunden, wo so eine Bank sowas zu dieser ganzen Geldpolitik geschrieben hat. War mal sehr interessant. Die sagten zum Beispiel, dass deutsche Banken überhaupt gar keinen Zins geben. Das wäre auch mehr oder weniger von der Politik gesteuert. Also ich kann mal gerne den Artikel rüberschicken. War mal sehr herzerfrischend. Bitte ins Pad dann mit rein als Info. Mach ich. Pana, du hast das Wort. Damit ich die Frage richtig verstehe, dreht es sich da um eine Art Girokonto überhaupt? Dann könnte ich was dazu kommentieren. Ich war also in Übersee und 1980 hatte ich mein Konto bei Merrill Lynch und damals kriegte ich 18 oder 20% Zinsen auf mein Konto. Also das ist jederzeit abziehbar, das war wie ein Checkkonto. Dreht es sich da um sowas? Das klingt auf jeden Fall extrem interessant. Und wieso hast du dein Konto da jetzt nicht mehr? Ich habe das Geld nicht mehr und damals lebte ich in Übersee und ging ständig in verschiedene Länder auf Beratung. Und der US-Dollar war damals die Währung. Und Merrill Lynch hat Büros in allen Ländern. Ich konnte also überall an mein Geld rankommen. Und die haben dir on top 18% Zinsen im Jahr gezahlt, oder? Das ist richtig. Das war also nach Carter. Damals war der Zinssatz derartig. Und wie war die Inflationsrate? Du weißt ja, wie das ist, die lügen alle. Das klingt sehr nach einem Fehler. 18% war der Überziehungszins außerhalb des Kontokorrents. Das haben die wohl voll falsch eingegeben. Also irgendwie, also nein, klingt nein, gigantisch. Nein. Ja, ist mir schon klar, dass das schon richtig ist. Aber von der Größenordnung her klingt es eher nach diesem Überziehungszins. Ne? Ja, deswegen wollte ich euch das erzählen. Das war damals wirklich so. Da sind die Überziehungskredite da quasi direkt 1:1 weitergegeben worden, wohl an die Sparscheckinhaber oder was das auch immer war. Also das habe ich also richtig verstanden. Geld, das jederzeit sofort zugänglich war. Darum dreht sich in dieser Frage, die du gestellt hast, richtig? Naja, es geht um Tagesgeldkonten, es geht aber auch um Festgeldkonten. Warum zahlen Geschäftsbanken mehr Zinsen an Sparer, als sie zum Beispiel bezahlen müssten, wenn sie sich von der Zentralbank oder über den Interbankenmarkt Geld besorgen? Moment mal, können sich nicht Privatbanken auch bei der EZB bedienen? Natürlich. Ja, aber dann war das doch ein bisschen verkehrt. Die Frage wäre, wieso tun Privatbanken eine höhere Ausschüttung, eine höhere Dividende zahlen als die Gesetz, also als die gesetzlichen Banken wie Kreissparkasse und so weiter? Nee, die Frage war, warum zahlen Geschäftsbanken Guthabenzinsen? Warum sie überhaupt Zinsen zahlen, ist meine Frage gewesen. Ja, die Frage ist durchaus berechtigt und nach wie vor nicht beantwortet. Da werden wir auch sicher noch ein paar Tage warten müssen, bis da mal eine brauchbare Antwort kommt. Ja, am brauchbarsten fand ich eigentlich bisher zwei Ansätze. Das eine ist eben, dass es rein spieltheoretisch begründet ist, dass sich die Banken eben sozusagen gegenseitig die Kunden wegziehen und dafür zahlen sie halt Zinsen. Also letztlich zahlen die Banken nur Zinsen, weil die anderen es auch tun. Sie begeben sich damit halt in einen Gleichgewichtszustand, der zwar irrational ist, aber sich eben dort dann so einpendelt, also eben dieses Nash-Gleichgewicht. Der zweite ist eben einfach dadurch, dass sie halt Gelder stilllegen, erzeugen sie neuen Kreditbedarf. Und da sie am Kreditbedarf verdienen, ist es für sie rational, 0,5% Guthabenzins oder vielleicht auch 1 oder 2 zu bezahlen für diejenigen, die ihr Geld dann dort eben entsprechend parken und dann auf der anderen Seite Kredite zu 6 oder 7% rauszugeben. Aus der Differenz erzielen sie halt Einkommen. Also das sind eigentlich die beiden Argumente, die ich so am naheliegendsten finde. Denn faktisch ist es, sie brauchen das Geld der Sparer sonst nicht. Deshalb kann es nur eine Motivation geben, ihnen das Geld aus der Tasche zu nehmen, wenn sie damit irgendwas anderes erreichen. Und die Frage, warum sie so viel Zinsen zahlen, ergibt sich eben auch einfach nur aus so einem irrationalen Wettkampf, denn sie könnten sich auch sehr viel billiger bei der Zentralbank finanzieren. Also das sind so zwei Argumente, die ich schlüssig finde, die müsste man noch ein bisschen weiter ausarbeiten, aber was anderes fällt mir auch nicht ein. Ich habe mal eine Frage, was sind denn viel Zinsen? Keine Bank zahlt viel Zinsen zurzeit. Viel im Sinne von mehr als nötig. Also wenn die Banken sich refinanzieren, bei der Zentralbank zahlen sie aktuell 0,75% Zinsen. Es gibt also keinen Grund, warum sie irgendeinem Sparer 2% anbieten sollten, wenn sie Geld brauchen. Also wären sie ja schon bekloppt. Und der einzige Grund, warum sie eben mehr zahlen, als sie müssten, finde ich, ist eben naheliegend, ist eben einfach nur spieltheoretisch begründet. Die kloppen sich halt gegenseitig um die Kunden, damit sie sich gegenseitig sozusagen in Refinanzierungsnöte, in Liquiditätsnöte zwingen und sind dafür dann eben bereit, einen bestimmten Betrag zu zahlen. Also einen Kampfpreis sozusagen. Aber ist das nicht ein direkt, also wenn du recht hättest, wäre es da nicht ein direkter Beweis dafür, dass es keine Bankenkartelle gibt? Denn ich meine, die haben jetzt so viel Zeit gehabt, sich da zu einigen, dass sie keine Zinsen zahlen. Warum machen die es immer noch? Also das verstehe ich nicht. Also Patrick hat mich da jetzt auf einen Gedanken gebracht. Wir haben, und in Verbindung mit der anderen Äußerung, warum Kreissparkassen und Sparkassen so geringe Gewinne haben, und die Privatbanken doch eher schauen, dass sie sehr hohe haben. Ja, das eine sind öffentlich-rechtliche Banken, die eigentlich nur kostendeckend arbeiten sollten. Zum Glück tun sie da, sind sie nicht ganz an der Grenze. Die müssen ihre Gewinne wieder abgeben an die Gemeinschaft. Die anderen nicht. Die arbeiten eher gewinnmaximierend. Und der Gedanke, der mir jetzt gekommen ist, könnte es sein, dass das Kartell, was der dieses, um das Wort zu benutzen, genau gegen die öffentlich-rechtlichen Banken genutzt wird, um die kaputt zu kriegen, weil die sind allen Privaten ein Dorn im Auge. Ja, das wollte ich auch Tobias hier gerade sagen. Für mich ist es eigentlich genau der Beweis, dass es ein Kartell gibt. Weil wenn es kein Kartell gäbe, dann müsste für mich die Entwicklung Sparzins sich immer mehr dem EZB-Leitzins dann annähern. Und 0,75 oder so. Und da nicht mehr viel Differenz sein. Aber wenn das eben drüber liegt, signifikant, das Doppelte oder bei 2% oder so, dann ist es vielleicht eine Preisabsprache, aber eben den Sparzins zu gewähren, obwohl es eigentlich irrational ist und ja, vielleicht eben um die öffentlich-rechtlichen Genossenschaftsbanken da dadurch irgendwo auch da die noch kleiner zu machen mit der kleineren Marktmacht und die dann irgendwann aufzukaufen, zu fusionieren oder, also feindliche Übernahme ist ja dann nicht Fusion. Das ist so ein bisschen dahinter, also gerade in Deutschland mit dem, weil wir da so viele noch so Banken haben, so kleinere Genossenschaftsbanken und so. Dass da, also das sehe ich schon Kartell, also eher da ein Kartell, als dass es keins gibt. Kann das bitte mal, was der Axel gerade als Idee hatte, mal jemand im Pad festhalten? Also ich habe ja den Artikel auch mal in den Chat reingetan. Das fand ich mal auch interessant, die Idee, was dieses Bankhaus geschrieben hat. Die haben gesagt, also dass zurzeit so die EZB so niedrige Zinsen hätte und dass es keine Zinsen für Sparer gibt, das wäre auch von der Politik gewollt und so gesteuert. Die wollen natürlich zum Beispiel haben, dass man in Deutschland in Immobilien investiert. Da hat der deutsche Staat sehr viel, aus einem Grund, er muss sich nicht mehr um den Wohnungsbau, den braucht er nicht mehr fördern. Und der zweite Nebeneffekt wäre auch so, wenn es mal richtig hart auf hart kommt, eine Immobilie ist einfach immobil, also die kannst du nicht bewegen. Du kannst diese Sachen auch ziemlich leicht zwangsbeleihen. Das... Ja, geht es noch darum, warum die Banken Zinsen zahlen? Wenn ja, habe ich eine eigenartige Begründung. Ich glaube, die wissen das gar nicht, dass es so ist. Ich sehe unheimlich oft irgendwie in den Talkshows oder YouTube-Videos auch von irgendwelchen Professoren, sonst was, die das alle behaupten. Und jetzt denke ich mir, der Banker denkt, okay, wenn das so wäre, dann würde es ja Sinn machen. Also ich kriege das Geld vom Sparer, was ich für 2% und verleihe es für 6 oder 7. Also macht das Sinn. Ich glaube einfach, die wissen das nicht, dass es so ist und deshalb macht das für die Sinn. Naja, es macht ja auch Sinn, indem sie aber andersrum als sie, also wenn man mal davon ausgeht, dass stillgelegtes Geld einen Kreditbedarf erzeugt, dann ist es im Effekt, also im Endeffekt tatsächlich so, dass er 1 Million reinholt und irgendwann kommt dann andere und wollen 1 Million Kredit haben. So, und dann gibt er sozusagen die Million wieder raus und hat den Eindruck, na, ist doch alles super. Ich nehme Geld rein und das verleihe ich weiter und so funktioniert der Laden. Dass allerdings der Wirkungszusammenhang genau andersrum ist, das kriegt er vielleicht gar nicht mit, wenn er sich darüber keine Gedanken macht, zumal es ihm ja auch wahrscheinlich genauso erklärt wird, wie es eben klassisch erklärt wird. Also ich glaube eben auch, deshalb sage ich, es ist bestimmt amüsant, da mal einen Geschäftsbanker reinzuholen, denn der wird wahrscheinlich Stein und Bein schwören, dass das so ist, wie es halt 1965 im Lehrbuch stand. Rolf? Ja, also ich denke, das ist gar nicht relevant, ob der weiß, dass Banken Kredite per Geldschöpfung erzeugen oder nicht. Ich denke, es muss eine kalkulatorische Formel geben, nach denen die ihre Guthabenzinsen festsetzen, und wenn er die mal auseinanderlegen würde, dann könnten wir mit unserem Wissen unsere Schlüssel daraus ziehen. Axel? Du bist stumm, Axel. Also was die begleitende Wirtschaftswissenschaft dazu angeht, ist vorhin schon mal gesagt worden, man geht davon aus, oder ging davon aus, dass die das durchaus wissen. Da bin ich der Ansicht, die meisten wissen das nicht. Die haben noch gar nicht drüber nachgedacht, weil sie noch keinen Bedarf hatten. Ein paar wenige sind sehr wohlwissend, reden aber genau im Mainstream oder genau in der Lehre. Einen davon habe ich glaube ich schon identifiziert. Ich meine sogar zwei. Und da muss ich sagen, das eine, wenn das unwissend ist, dann ist das halt so. Aber das andere, wissentlich falsch weiterreden, das betrachte ich als arglistige Täuschung. Panna? Also ich muss euch ehrlich sagen, in Deutschland ist es nicht so wie in der Resten der Welt. Ich bin es im Ausland gewohnt, das bezahlt zu kriegen. Mir fiel damals auch auf, dass die Banken über Nacht sich gegenseitig das Geld geliehen haben und da wahrscheinlich mehr machen, als die Staatsbank von ihnen fordert. Zurzeit sind also die Zinssätze sowieso unterdimensioniert. Das ist überhaupt gar keine reale Zinssatz, das hier die Europabank und die ganzen Staatsbanken fordern. Und ich glaube, eine Privatbank muss das absetzen. Ja, danke. Eine Privatbank muss doch auch irgendwelche Garantien dann haben. Also irgendeinen gewissen Prozentsatz an festgelegtem Geld müssten sie doch haben, um diese Darlehen zu kriegen. Also meine Theorie ist, dass die das mit dem Übernacht sich gegenseitig verleihen, mehr Geld verdienen, als sie da diesen Kunden zahlen. Gibt es noch Wortmeldungen zu dem Thema? Ja, ich wollte auch mal ganz kurz, also wieso glaube ich das einfach nicht, dass das die Banker so unwissend sind? Ich glaube, da ist schon ein ganz gutes System hinter. Weil wenn der EZB den Leitzins so tief ansetzt, dann ist das doch einfach so, die wollen einfach sicherstellen, wenn Banken, andere Banken in die Schwierigkeiten kommen, dass sie zum ganz kleinen Zinssatz diesen Instituten aus der Krise helfen können und nichts anderes oder andere großen Firmen oder andere Staaten, und darunter leidet im Prinzip die ganze EU, und also da sehe ich einen ganz anderen Zusammenhang dahinter. Axel, wolltest du noch was sagen oder steht der Name noch von vorhin drin im Wortmeldungspad? Der steht noch von vorhin drin. Okay, Patrick? Ja, es gibt noch vielleicht einen ganz einfachen Grund, warum Banken Zinsen zahlen. Ganz einfach, weil es in unserer Gesellschaft sehr vermögende Leute gibt, die ihr Geld dort parken und einfach Zinsen verlangen. Punkt. Und guten Kunden gibt man eben Zinsen. Insbesondere, wenn diese guten Kunden, die ja auch sehr viel Geldvermögen halten, dieses Geldvermögen unter anderem auch in Bankaktien halten. Also wenn man mal nicht vom Eigeninteresse der Bank ausgeht, sondern vom Interesse derjenigen, die einen gewissen Kontrolleinfluss auf die Geschäftspolitik ausüben, dann ist das einfach ein großer Selbstbedienungsladen. Ja, aber deswegen müssen Sie ja da keine Werbung für machen. Das machen Sie dann wahrscheinlich so nebenbei. Rolf? Ja, also ich erhoffe mir nicht, dass wir jetzt heute Abend diese Frage klären können, aber ich wollte nochmal auf Piratas Vorschlag zurückkommen, dass man halt entweder mal verschiedene Banken anschreibt und ihnen diese Frage stellt, oder dass wir ja vielleicht mal auf die Suche gehen nach jemandem, der uns das hier erläutert, im Mumble oder so. Piratus? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, also ich finde den Vorschlag von Piratus gar nicht. Ich habe mir jetzt doch wieder eingefallen. Na klar. Es geht um Folgendes. Wenn jetzt gäbe es, also wir hatten das schon mal in der Diskussion, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass es Zinsen gibt, damit flexibles Geld, also echtes Tauschmittel, eingefroren wird und damit dem Markt entzogen wird und Neukreditvergabe nötig macht, ist das nicht auch eine Motivation, die sein könnte? Ja, das wurde ja gerade schon mal gesagt. Schau mal ab Zeile 167. Okay, nee, ich bin gerade geswitcht zu den Reden, das habe ich nicht gehört. Also dieser Beweggrund funktioniert nur so lange, solange es nicht zu übermäßig viele Kreditplatzern kommt. Denn wenn es dazu kommt, dann hat man überzogen. Naja, das ist ja genau das, was in den USA passiert ist. Ne? Der Leitzinssatz ist eigentlich mehr ein Mittel der Regierung, in der Ökonomie einen Anschub zu geben, beziehungsweise das zu bremsen. Und was passiert, wenn man das macht, haben wir bei George W. Bush gesehen. Ja, das ist aber jetzt hier in Europa ein bisschen anders. Ich glaube, da hat eine Regierung wenig Einflussnahme. Und das macht die EZB ja in ihrer Unabhängigkeit. Also die ist ja der Meinung, dass sie da was steuern kann, was ich persönlich ein bisschen anders sehe, aber okay. Ob die wirklich so unabhängig sind, also... Die EZB ist nicht unabhängig, die EZB, die ist abhängig von der Fed in Amerika, und von da spielt die Musik, und so laufen die Aktienmärkte, die Finanzmärkte, und das ist alles relativ einfach zu verstehen. Ist die EZB nicht auch abhängig vom Europäischen Parlament oder der Kommission? Nö. Auch eine private Institution. Also schlecht, wenn alle durcheinander reden. Also dann, wenn jemand was sagen will, bitte im Wortmeldungspad. Okay, ich schlag oder greife nochmal den Vorschlag von Piratas auf, mit dem Text verfassen und an Geschäftsbanken schicken. Was haltet ihr davon? Will sich da jemand mal den Hut aufsetzen und ein Pad aufmachen und das mal über die Mailingliste verbreiten? Das habe ich mir gedacht. Es geht nur darum, wer macht die Arbeit, wer hat den Hut auf? Als Akademiker muss ich sagen, wenn mich was interessiert, gehe ich in eine Bibliothek und wälze da die Zeitschriften und die Bücher. Also jemand, den das interessiert, sollte da anfangen. Die Banken lügen und die Politiker lügen sowieso, die reden euch irgendwas ein. Kennt jemand den Mr. Dax? Ich kenne ihn sogar persönlich, ja. Lass den nochmal antraben, der wird dir eins erzählen. Können wir den nicht hier mal grillen? Den haben wir schon mal angefragt, der kommt nicht zu uns. Na, wenn er schon für so einen Scheißsender wie NTV in Köln quatscht, dann kann er auch hier hinkommen. Ja, von dem kriegt er ja Geld, aber wenn der nicht zu uns will, können wir nicht zu dem. War ja nur eine Idee. Vielleicht müssen wir ihn nochmal fragen. Ja, jetzt aber zu dem Thema, warum Banken mehr Guthabenzinsen zahlen, als sie eigentlich zahlen müssten, um sich zu finanzieren, ist wieder, weiß ich nicht, ob das der Dirk Müller beantworten kann. Also das, was vorhin gesagt wurde, dass da mal dargelegt wird, wie die denn so eine Zinskalkulation machen, das wäre mal interessant. Haben wir keinen bekannten ehemaligen hochrangigen Banker in der Partei? Na gut, gibt's noch sonst, weil das Thema scheint ja abgehakt zu sein, keiner möchte irgendwie einen Text verfassen und dass wir das an Geschäftsbanken schicken als AG. Gibt's noch einen anderen sonstiges Punkt? Also das Thema von AMT verschieben wir auf nächste Woche. Dann beende ich um 21.59 Uhr den offiziellen Teil der Sitzung und beende auch jetzt die Aufnahme. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.